irgendwann, so geht es uns allen, hörst du das vorletzte Signal. Kannst dich nochmal ans Leben krallen, oder du singst den Schlusschoral. Ob nun die Eiche schon gefällt ist, oder die Fichte für den Sarg, das ist egal, die Uhr läuft weiter, mach dich für deinen Abgang stark. Das ist egal, die Uhr läuft weiter, mach dich für deinen Abgang stark. Mich, wenn sie mich zu Grabe tragen, also dann mitten durch die Stadt, auf einem offenen Leichenwagen, dass man auch davon noch was hat. Kurft durch die Schmuddelkinderviertel, möglichst im Morgensonnenschein. Lasst doch den schwarzen Kutscher fluchen, mein alter Schulweg soll es sein. Lasst doch den schwarzen Kutscher fluchen, mein alter Schulweg soll es sein. Ist dann in jenem ewigen Leben auf jene Blumenwiese geht, möchte ich hier noch einmal beben, spüren, wie er mir noch einmal steht. Dann pflück ich eine Chrysantheme, werde sie mir durchs Knopfloch ziehen. Die Margerite aller Toten lass ich in meinem Grab verblühen. Die Margerite aller Toten lass ich in meinem Grab verblühen. Und meine Witwe, die soll trauern, schwarz soll sie tragen bis aufs Hemd. Weinen soll sie am Grab beschauern, wenn man mich in die Grube senkt. Dann kann sie einen anderen nehmen, möglichst natürlich einen Mann, der meine Stiefel und Pantoffeln tragen und Pfeife rauchen kann. Der meine Stiefel und Pantoffeln tragen und Pfeife rauchen kann. Der soll sich alle schmecken lassen, Wein, Weib und Pfeife und Tabak. Soll bloß bei meinem Schnaps aufpassen, sonst trifft ihn noch zu früh der Schlag. Doch wenn er meine Katzenpie sagt, die ich so oft gestreichelt hab, dann komm ich als Gespenst und schneide ihm seinen Schwanz und anderes ab. Kommt mich als Gespenst und schneide ihm seinen Schwanz und anderes ab. Hier ist mein Testament zu Ende, feiert ein schönes Leichenfest. Gleich ob ihr mich nun zur Legende macht oder ob ihr mich vergesst. Ich bin dann längst im Land der Toten, wo ich nun wirklich nichts mehr brauch. Wohl längst die meisten von uns ruhen, irgendwann kommt er dann ja auch. Wohl längst die meisten von uns ruhen, irgendwann kommt er dann ja auch.